Der Spielhansel. Da ist einmal ein Mann gewesen, der hat nichts anderes getan als gespielt. Und da haben ihn die Leute nur den Spielhansel geheißen, und weil er gar nicht aufgehört hat zu spielen, so hat er sein Haus und alles verspielt. Jetzt, eben am letzten Tag, als ihm sein Haus weggenommen werden sollte, ist unser Herrgott und der heilige Petrus gekommen und haben gesagt, er solle sie über Nacht bei sich behalten. Da hat der Spielhansel gesagt, »Wegen meiner könnt ihr da bleiben zur Nacht, aber ich kann euch kein Bett und nicht zu essen geben.« Da hat unser Herrgott gesagt, er solle sie nur aufnehmen, und sie wollten sich selbst etwas zu essen kaufen. Das ist dem Spielhansel recht gewesen. Da hat ihm der heilige Petrus 3 Groschen gegeben, und damit sollte er zum Bäcker gehen und ein Brot holen. Jetzt ist halt der Spielhansel gegangen. Wie er aber zu dem Haus gekommen ist, wo die anderen Spielumpen drin gewesen sind, die ihm alles abgewonnen hatten, haben sie gerufen und geschrien, »Hansel, komm nur herein!« »Ja«, hat er gesagt, »wollt's mir 3 Groschen auch noch abgewinnen?« Sie haben aber nicht ausgelassen. Jetzt ist er halt hinein und hat die 3 Groschen auch noch verspielt. Der heilige Petrus und unser Herrgott haben aber immer gewartet. Und wie er so lange nicht gekommen ist, sind sie ihm entgegengegangen. Der Spielhansel aber, wie er sie hat kommen sehen, hat so getan, als wären ihm die 3 Groschen in eine Wasserlache gefallen und hat eifrig darin herumgestochen. Aber unser Herrgott hat schon gewusst, dass er sie verspielt hat. Da hat ihm der heilige Petrus noch einmal 3 Groschen gegeben. Jetzt hat er sich aber nicht mehr verführen lassen und hat ihnen das Brot gebracht. Da hat ihn unser Herrgott gefragt, ob er keinen Wein nicht hat. Da hat er gesagt, »O Herr, die Fässer sind alle leer.« Da hat unser Herrgott gesagt, er solle nur in den Keller hinabgehen, es sei noch der beste Wein drunten. Er hat es lange nicht glauben wollen, aber zuletzt hat er gesagt, »Ich will doch hinuntergehen, aber ich weiß, dass keiner drunten ist.« Wie er aber das Fass angezapft hat, ist der beste Wein herausgekommen. Jetzt hat er ihnen den Wein gebracht, und die 2 sind über Nacht geblieben. Am anderen Tag, in der Frühe, hat unser Herrgott zum Spielhansel gesagt, er solle sich 3 Gnaden ausbitten. Er hat gemeint, er würde sich den Himmel ausbitten, aber der Spielhansel hat um Karten gebeten, mit denen er alles gewinnt, und um Würfel, mit denen er alles gewinnt, und um einen Baum, auf dem alles Obst wächst, und wenn einer hinaufsteigt, dass er nicht mehr herab kann, bis er es ihm befiehlt. Jetzt hat ihm unser Herrgott alles gegeben, was er verlangt hat, und ist mit dem heiligen Petrus wieder fort. Jetzt hat der Spielhansel erst recht zu spielen angefangen und hätte bald die halbe Welt zusammen gewonnen. Da hat der heilige Petrus zu unserem Herrgott gesagt, »Herr, das Ding tut nicht gut. Er gewinnt schließlich noch die ganze Welt. Wir müssen ihm den Tod schicken.« Und da haben sie ihm den Tod geschickt. Wie der Tod gekommen ist, hat der Spielhansel natürlich beim Spiel gesessen. Da hat der Tod gesagt, »Hansel, komm mal ein bisschen heraus.« Der Spielhansel aber sagte, »Wart nur ein bisschen, bis das Spiel aus ist und steig derwe auf den Baum da draußen und brich uns ein bisschen was ab, damit wir auf dem Weg was zu naschen haben.« Ist also der Tod auf den Baum gestiegen und wie er wieder herunter hat wollen, hat er es nicht gekonnt. Der Spielhansel hat ihn 7 Jahre droben gelassen und derweil ist kein Mensch mehr gestorben. Da hat der heilige Petrus zu unserem Herrgott gesagt, »Ja, das Ding tut nicht gut, es stirbt ja kein Mensch mehr. Wir müssen uns schon selber aufmachen.« Jetzt sind sie also schon selber gekommen. Und da hat unser Herrgott dem Spielhansel befohlen, dass er den Tod herunterlassen sollte. Da ist er nun gleich gegangen und hat zum Tod gesagt, »Geh runter.« Und der hat ihn gleich genommen und hat ihn erwürgt. Da sind sie nun miteinander fort und sind in die andere Welt gekommen. Da ist nun mein Spielhansel zum Himmelstor gegangen und hat da geklopft. »Wer ist draußen?« »Der Spielhansel.« »Ach, den brauchen wir nicht. Geh nur wieder fort.« Da ist er zum Fegefeuer gegangen und hat wieder angeklopft. »Wer ist draußen?« »Der Spielhansel.« »Ach, es ist schon Jammer und Not genug bei uns. Wir wollen nicht spielen. Geh wieder nur fort.« Da ist er zum Höllentor gegangen und da haben sie ihn hereingelassen. Es ist aber niemand daheim gewesen, als der alte Luzifer und ein paar krumme Teufel. Die haben gerade auf der Welt zu tun gehabt. Und da hat er sich gleich niedergesetzt und hat wieder angefangen zu spielen. Da hat aber der Luzifer nichts gehabt als seinen krummen Teufel. Die hat ihm der Spielhanse abgewonnen, weil er mit seinen Karten alles hat gewinnen müssen. Jetzt ist der Spielhanse mit seinen krummen Teufeln fort. Und da sind sie nach Hohenfürth und haben die Hopfenstangen ausgerissen und sind damit zum Himmel hinauf und haben zu stoßen angefangen. Und jetzt hat der Himmel schon gekracht. Da hat der heilige Petrus wieder gesagt, »Herr, das Ding tut nicht gut. Wir müssen ihn hereinlassen, sonst wirft er uns den Himmel herab.« Jetzt haben sie ihn halt hereingelassen. Aber der Spielhansel hat gleich wieder zu spielen angefangen und ist dann ein solcher Lärm und so ein Getöse geworden, dass man sein eigenes Wort nicht verstanden hat. Da hat der heilige Petrus wieder gesagt, »Ja, das Ding tut nicht gut, wir müssen ihn hinauswerfen. Er macht uns sonst den ganzen Himmel rebellisch.« Jetzt sind sie über ihn her und haben ihn hinausgeworfen. Und da hat sich seine Seele zerteilt und ist in all die Spielumpen gefahren, die noch bis heute leben.